Vielleicht bring ich das Gold dem Alben. Viel Not schon schuf uns der Nebung. Doch schlau entschlüpfte unserm Zwange immer der Zwerg. Neue Neidtat zieht uns der Nebelung, gibt das Gold ihm Macht. Buddha, Loge, sag ohne Lug, was Großes gilt denn das Gold, das dem Nebelung es genügt? Ein Tand ist sie des Wassers Tiefe, lachen den Kindern zur Lust. Doch ward es zum runden Reife geschmiedet, hilft es zur höchsten Macht, gewinnt dem Manne die Welt. Von des Reines Gold hüt ich braune, Gold der Runenberge sein Mutterglanz. Acht und Schätze schüf ohne Maß ein Zu spät auch kämst du, Alberich zauderte nicht. Taglos gefand ihr des Zaubers Macht. Geraten ist ihm der Ring. Zwang uns allen Schüfe der Zwerg, wird ihm der Reif nicht entrissen. Den Ring muss ich haben. Leichter Ring ohne Liebesfluch, ihr sich hier. Spotze leicht ohne Kunst wie im Kinderspiel. So rate wie durch Raub. Was ein Diebstahl, das stiehlst du dem Dieb. Warte leicht ein. Doch mit arger Wehr wahrt sich Alberich. Klug und fein musst du verfahren, ziehst den Räuber du zurecht, um des Reines Töchter in roten Tand das Gold wieder zu geben. Denn darum fliehen sie dich. Des Reines Töchter, was taugt mir der Rat? Von dem Bossgezücht mag ich nichts wissen, schon manchen Mann mir zum Leid verlockten sie Buh.